Dieses Muster und die anderen fünf beschriebenen sind deswegen so effizient, weil wir uns selbst bei aufregenden, herausfordernden und komplexen Geschichten auf diese Schablonen verlassen können. Der dunkle Wald, den wir narrativ betreten, mag sich verändern. Die Wege hindurch jedoch bleiben gleich. Masterplots. Geschichten von der Stange. Nach diesem Crashkurs in dramaturgischen Strukturen fragen Sie sich sicher, was das konkret mit Ihnen zu tun haben soll. Was haben Sie davon, wenn Sie nicht gerade vorhaben, der nächste Dan Brown zu werden? Und was ist eigentlich mit den Narrativen der Gegenwart? Wann kommen Donald Trump und Angela Merkel? Wir bitten um Geduld. Wir möchten Sie hier zunächst für die Allgegenwärtigkeit narrativer Strukturen sensibilisieren. Denn man findet sie nicht nur im Kino und in der Literatur, sondern in allen Formen von Informationsvermittlung. Fiktional wie faktisch. In Nachrichten, Bildung, der Werbung und allgemein überall dort, wo ein Austausch von Inhalten stattfindet. Deswegen wollen wir uns nun noch die sogenannten Masterplots anschauen. Je nachdem, welche Experten man fragt, kann man zwischen 2 und 69 Masterplots erkennen, die wieder und wieder in Geschichten vorkommen. Während Kurt Vonneguts Archetypen eine Struktur der emotionalen Entwicklung vorgeben, beschreiben die Masterplots die Energie, die die Protagonistinnen antreibt, ihren einen großen Konflikt oder Wunsch. Um die Verschiedenheit von Archetypen und Plots zu veranschaulichen, sehen wir uns den ersten Masterplot, Rivalität, anhand zweier Filme an. Die Rivalität. Mit diesem Masterplot wird gemeinhin ein Wettstreit erzählt. In der Regel befinden sich Protagonist und Antagonist in Konkurrenz um dasselbe Ziel, kämpfen zum Beispiel um einen Preis oder um die Liebe einer Person. Der protagonistische Rivale durchläuft meistens eine Heldenreise, die Geschichte an sich kann aber mit Hilfe unterschiedlicher Archetypen erzählt werden. Betrachten wir dazu beispielhaft zwei Filme, die den gleichen Wettstreit erzählen. Autorennen.